Sie können in das Bier reinkommen. Wenn Sie zweimal morgens kamen, die fragen, ob Sie da eigentlich zweimal, ich denke aber zweimal. Camera 4. Camera 4. Più o meno.